Ich war den ganzen Tag zu Hause. Er war den ganzen Tag zu Hause. Ich war den ganzen Tag allein. Er war den ganzen Tag allein. Dann stieg ich unter meine Brause. Dann stieg er unter seine Brause. Und dachte, so darf's immer sein. So könnte es doch immer sein. Schwul sein ist ne große Ehre. Schön wär's, wenn's so wäre. Lesbisch sein ist voll korrekt. Und Ranzen sind gut im Bett. Ja, schwul sein ist ne große Ehre. Schön wär's, wenn's so wäre. Lesbisch sein ist voll korrekt. Und Ranzen sind gut im Bett. Schön wär's, wenn jetzt die Sonne scheint. Schön wär's, wenn dieser Text sich reibt. Schön wär's, wenn ich jetzt Urlaub hätt. Schön wär's jetzt auch mit Klaus im Bett. Schön wär's, wenn Lesben Frauen sind. Schön wär's, für jedes Paar ein Kind. Schön wär's, wenn ich auch Abi hätt. Schön wär's jetzt auch mit Frank im Bett. Schön wär's. Ich war die halbe Nacht jetzt draußen. Er war die halbe Nacht jetzt draußen. Und stand zur Fame 3 Stunden an. Und stand zur Fame 3 Stunden an. War wohl ne ziemlich coole Sause. Das war voll die geile Supersause. Ich kam nur nie zur Kasse ran. Das kann nicht wahr sein. Schwul sein ist doch ziemlich kacke. Immer mit ner Latte durch das Schwimmbad ganz verschreckt. Und mit der Hand das Teil verdeckt. Ja, schwul sein ist schon oft zum Fluchen. Immer auf der Suche nach dem nächsten besten Kick. Und einem, der mich schön hart fickt. Schön wär's, wenn alle glücklich sind. Im Doppelwopper doppeldreht. Pfannkuchen auch mit Rollbox schmeckt. Und super wär's mit Dirk im Bett. Schön wär's, wenn Gucci Taschen macht, die man auch tragen kann bei Nacht. Schön wär's, wenn deine Lampe wär und ich nicht so ne Schlampe wär. Schön wär's, wenn dieser Stricher da mehr schwarzes hätt statt blondes Haar, wenn er nur nicht so teuer wär. Schön wär's auch bei der Bundeswehr. Schön wär's,